Familienbande. Kriminalhörspiel in 4 Teilen von Bernd Lau und Walter Adler. 3. Teil. Mark soll Giselher Schmidt, kleiner Privatdetektiv in Hamburg, dafür bekommen, dass er den Unternehmerssohn Maximilian von Uhlenstein sucht und beschützt. Auftraggeberin ist Maximilians Mutter, Elisabeth von Uhlenstein. Maximilian war mit seinem Freund Robert Weber an der Côte d'Azur und ist, nachdem die französische Polizei seinen Freund tot neben der Eisenbahnlinie hinter Fréjus gefunden hat, spurlos verschwunden. Schmidt ermittelt, dass er sich in einer Landkommune in der Nähe von München versteckt hält. Von dort aus ruft Maximilian seinen Vater, Eduard von Uhlenstein, an und erzählt diesem, er sei im Besitz von Unterlagen darüber, dass Robert Weber wegen einer Erpressungsgeschichte ermordet worden sei. In des Vaters Pharmazieunternehmen würden gewaltige Mengen Medikamente verschoben. Alles deute auf den Chef des Labors, Dr. Kettler. Aber nicht nur die Mutter ist an Schmidts Ermittlungen interessiert, sondern auch der Vater und ein gewisser Gustav Thorbeck. Beide bedrohen Giselher Schmidt ziemlich massiv für den Fall, dass er sie nicht freiwillig über den Stand der Ermittlungen informiert. Der Vater, weil ein Firmenskandal den bevorstehenden Abschluss eines Großauftrags verhindern würde. Die Motive Thorbecks bleiben im Dunkeln. Schmidt mietet sich in der Nähe der Landkommune ein, aber Max will von seinem Schutz nichts wissen. Merkwürdigerweise weiß Thorbeck, den Schmidt mit falschen Informationen nach Frankfurt gelockt hat, dass Max in der Nähe von München ist. Woher? Darf ich bitte noch die Marmelade haben? Bitte nur der Sirup. Oh ja, Sirup. Mann, das ist so lange her, dass ich den gegessen habe. Danke. Tee? Danke. Ich hätte gerne noch einen Tass, bitte. Wenn du den Stieb suchst, ist da neben der Salzdose. So. Sag mal, wie kommt das eigentlich, dass ihr in eurer Familie alle so komische Namen habt, hä? Wir? Ja. Ja, findest du das normal? Maximilian? Giselher? Ach, weißt du, das Lieblingsstück von meinem Großvater war Wallenstein. Schillerfreak. Ja, und seine Lieblingsfigur war halt Max Piccolomini. Und Giselher? Giselher? Das kommt, glaube ich, daher, weil... Gunther und Giselher und dazu noch Hagen, Dankwart und Volker, die trefflichen Deggen. Genau. Wann glaubt ihr denn, wann ihr zurück seid? Nicht vor heute Abend. Bin ja schließlich kein Privatpatient. Auf dem Rückweg holen wir die Kinder ab. Kann sein, dass Roland anruft, wenn sie in Konstanz angekommen sind. Schreibt ihr die Telefonnummer auf, ja? Ah ja. Aus der Tatsache, dass ich mit Robert in der Nähe von Marseille war, ergibt sich also für Sie, dass es um Rauschgift ging. Rauschgift ist natürlich eine gefährliche Geschichte, da haben Sie schon recht. Da muss man mit allem rechnen. Wahrscheinlich war das Rauschgift noch an Bord. Das würde auch die Nervosität Ihres Freundes erklären, von der Sie sprachen. Ganz zweifellos. Eins allerdings passt nicht ganz in diese Theorie. Eines Nachmittags saßen wir an Bord. Wir lagen auf Liegestühlen in der Sonne und erinnerten uns ziemlich sehnsüchtig an unseren letzten Joint, den wir gemeinsam geraucht hatten. Hätte er was da gehabt? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er es dann nicht geholt hätte. Dazu kenne ich ihn, glaube ich, lange genug. Ich rede nicht von Hasch. Sie reden von härteren Drogen. Ich verstehe. Es ist allerdings etwas anderes. Nach härteren Drogen war uns nicht zumute. Ich nehme an, er wollte diesmal das Geschäft allein machen. Das hat man ihm übel genommen. So war das also. Ja, das kann einem passieren. Sagen Sie, Herr Schmidt, haben Sie Ihre Theorien eigentlich schon meiner Mutter vorgetragen? Nein. Warum? Nur so. Es hätte mich interessiert, was meine Mutter dazu sagt. Also Sie halten nichts von meinen Vermutungen? So würde ich das nicht sagen. Aber ich frage mich, ob es auch etwas gibt in dieser Sache, was sie sich nicht nur auf geniale Weise zusammenreimen, sondern was sie tatsächlich wissen. Hast du immer bei deiner Mutter gelebt? Erst bei meinen Großeltern und dann bei meiner Mutter. Manchmal besucht sie mich in Hamburg. Da macht sie sich schick und wir gehen groß aus. Meine Mutter ist eine sehr schöne Frau, immer noch. Ihre Brüste stehen wie eine Eins. Da würde ich bei meiner Mutter nie hingucken. Weißt du, was komisch ist? Dass ich immer an die Jungen gerate. Immer sind sie jünger als ich. Stört dich das? Manchmal denke ich, dass ich eine Macke haben muss. Wieso? Ist doch nichts dabei, wenn du Ältere nicht magst. Ja, deshalb nicht. Ja, was die an mir finden, das ist das Problem. Es muss doch irgendwas sein, was nicht ganz sauber ist, oder? Hast du es mal mit deinem Älteren versucht? Das ist nicht zu schaffen. Die sind dann doch immer jünger als ich. Giselher ist 9 Jahre älter als ich. Und? Wie ist das? Ich könnte mir vorstellen, dass Dr. Kettler aus der Produktion regelmäßig bestimmte Mengen an Opiaten abgezweigt hat und sie an einen Rauschgiftring weiterverkauft hat. Sie haben ja goldige Vorstellungen von der Arzneimittelproduktion. Da wird das Opium einfach mit Messbechern in große Zuber gekippt und dann umgerührt, was? Die Polizei hat ermittelt, dass Weber regelmäßig über hohe illegale Bezüge verfügt hat. Und es ist sehr gut möglich, dass Kettler das Geld auf Webers Konto eingezahlt hat. Auch das hat die Polizei ermittelt. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Torbeck mit diesem Rauschgiftring in Beziehung steht, dann passt alles zusammen. Was passt zusammen? Für Torbeck sind sie entweder Webers Partner oder ein gefährlicher Zeuge. Im Grunde müsste man sich an Dr. Kettler halten. Ich glaube, über den käme man weiter. Herr Schmidt, ich glaube, es reicht. Ich habe sie nicht bestellt, trotzdem sind sie da. Wenn meine Mutter meint, dass ich einen Leibwächter brauche, bitte, tun Sie Ihre Arbeit. Aber das verpflichtet mich nicht dazu, mich stundenlang Ihrem detektivischen Schwachsinn auszusetzen. Das hält ja kein Mensch aus. Darf ich dir einen Tee anbieten? Wenn ich vielleicht einen Kaffee haben könnte. Ich kann nachsehen, ob wir noch etwas Gerstenkaffee haben. Vor ein paar Tagen war schon jemand hier, der keinen Tee mochte. Gerstenkaffee? Ich glaube, dann nehme ich doch lieber einen Tee. Suchst du auch einen Meister? Ein Meister? Das hier ist mein Meister. Mhm. Sri Maharishi Ramesh. Er lebt in Indien. Jeden Tag trete ich mit ihm in meditative Kommunikation. Durch ihn habe ich das Licht gesehen und den Nektar auf meiner Zunge gespürt. Es ist sehr schwer, ihn zu finden, weil er sich im Dschungel versteckt. Aber ich werde ihn suchen. Nächstes Jahr fahre ich zu ihm. Ich suche auch jemand. Der hat früher mal in dieser Wohnung gewohnt. Wann war das? Vor 5 Jahren. Es kann sein, dass in den letzten Tagen schon jemand nach ihm gefragt hat. Ich kann dir nicht helfen. Aber wenn du wartest, irgendwann kommt Marion zurück. Ihr gehört die Wohnung. Sie ist Architektin. Aber sie baut nur Brücken. Sehr schöne, weiche Brücken. Draußen hängen Fotos auf dem Flur. Wann kommt sie? Irgendwann. Soll ich dir so lange eine Geschichte erzählen? Ich weiß, dass Sie mich nicht mögen. Können Sie nicht ein bisschen kooperativer sein? Ich habe Sie hier als meinen Verwandten eingeführt. Das dürfte ja wohl schon jedes vertretbare Maß an Kooperation überstiegen haben. Sie wollen nicht. Sie wollen mich einfach nicht verstehen. Ich verstehe Sie sehr gut. 30.000 Mark, das ist viel Geld. Verstehe ich ausgezeichnet. Jetzt hören Sie mal zu. Ich habe Ihnen gesagt, was ich weiß, und ich habe Ihnen gesagt, wo ich die Zusammenhänge vermute. Ich habe Ihretwegen Torbeck falsch informiert. Das kann für mich böse Folgen haben. Ich habe das gemacht, obwohl ich noch nicht einmal sicher sein kann, dass sie nicht doch auf irgendeine Weise in die Sache verwickelt sind. Schön, alles mein Bier habe ich mir selbst zuzuschreiben. Aber deswegen muss ich mich noch lange nicht derartig von Ihnen behandeln lassen. Ich habe Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass in der Firma meines Vaters Medikamente verschoben werden. Schon seit vielen Jahren. Ich vermute, dass Dr. Kettler der verantwortliche Mann ist. Und dass Robert ihm diesen Unterlagen gepasst hat. Was? Das sagen Sie einfach so dahin? Robert hat mir gegenüber angedeutet, dass die Leute, vor denen er solche Angst hatte, dass die eigentlich hinter diesen Unterlagen her waren. Und jetzt haben Sie sie. Es wird gefährlich. Es wird wahnsinnig gefährlich. Für uns beide. Was tun, sprach Zeus. Sind Sie eigentlich nie auf die Idee gekommen, diese Unterlagen der Polizei zu übergeben? Doch, im ersten Moment schon. Aber ich finde, das ist nicht meine Sache, das sollen andere entscheiden. Ich habe meinen Vater angerufen, ich habe ihn im Wesentlichen informiert. Was er damit macht, ist seine Sache, er soll sich damit rumschlagen. Wenn er zur Polizei will, das Beweismaterial stelle ich ihm gern zur Verfügung. Ich sehe ihn vor mir, wie er mit seinen Juristen pausenlos über der Frage sitzt, ob man die peinliche Geschichte nicht doch irgendwie vertuschen kann. Vielleicht hat er auch selbst mitgeschoben. Das wäre wirklich mal was Neues. Aber wir? Was machen wir? Alfred. Oh. Alfred, Telefon. Ja. Hallo? Muss das sein? Herr Schmidt. Entschuldigen Sie, Herr Kurzer, hoffentlich liegen Sie nicht schon im Bett. Ich liege nicht nur am Bett, ich penne schon wieder höher. Nur eine Frage, schnell. Ist Kettler inzwischen verhaftet worden? Kettler ist tot. Tot? Selbstmord, vorgestern. Und nun? Ja, was und nun? Nun ist alles klar. Ich verstehe Sie nicht. Alles klar, Akte zu. Er hat alles aufgeschrieben, bevor er über den Jordan ist. War ein bisschen abartig, der Dr. Kettler. Homosexuell und noch ein bisschen was Spezielleres. Das kann ich jetzt nicht darüber sprechen. Ich habe gerade Damenbesuch. Toller Schwein, sagt er. Ja, und Weber hat das gewusst, nicht wahr? Und hat ihn erpresst. Bis Kettler der Kragen geplatzt ist. So. Und nun lassen Sie mich weiter pennen, bevor ich ganz wach bin. Ja, aber um Weber zu ermorden, hätte Kettler ja in Südfrankreich sein müssen. War er das denn? Ach wo, die Herrschaften machen auch sowas nicht selber. Ein paar Profis aus Italien. Haben Sie die schon? Na, die kriegt man nicht. Was müssen Sie eigentlich wissen? So, nur Schluss. Endgültig. Nacht. So genau kenne ich Kettler nicht. So genau kennt man ja im Grunde niemanden. Natürlich könnte er sexuell abartig gewesen sein. Wir müssen hier weg. Wieso? Ich will Sie nicht beunruhigen, aber setzen Sie mal die Reihe fort. Weber? Kettler? Keinen Selbstmord? Meinen Sie, jemand macht genau in dem Moment Selbstmord wegen Abartigkeit, indem er als Medikamentenschieber auffliegen könnte? Und mit Ihnen seine Hintermänner? Solche Zufälle gibt's nicht. Am besten, wir packen jetzt. Scheiße. Ich sag Lisa Bescheid, sie soll sich fertig machen. Die Frauen bleiben hier. Die würden sich und uns nur gefährden, wenn sie mitkämen. Aber finden Sie nicht... Lassen Sie, im Augenblick weiß ich, glaube ich, besser Bescheid. Ja, jetzt kommt sie gleich, die Kleine. Da. Sehen Sie? Da ist sie. Da, schön. Ach, wie die sich bewegt, dieser leichte Hauch von Puerilität, der dieses Alter so reizvoll macht. Und nun passen Sie auf, da. Oh, ist das echt, das ist absolut echt. Ha, nichts gestellt, aber auch gar nichts. Die bedauerlichen Zufälle sind häufig geworden. Psst, konzentrieren Sie sich, Doktor. Gleich kommt das Beste. Sehen Sie da schon die andere? Da, wie finden Sie sie? 14. 14, ich garantiere Ihnen. Höchstens 14. Bei mir zu Hause muss man sich das nicht im Cinema ansehen. Das glaube ich ja. Ja, da beneide ich Sie. Aber die Gesetze. Ja. Die Gesetze, lieber Doktor, die Gesetze. Oh. Wir unterschreiben nicht. Bitte? Wir unterschreiben nicht. Unsere Produktionsvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Jetzt können Sie das nicht mehr machen. Wir können das machen. Wir müssen das machen. Aber Himmel noch mal! So. Nun ganz sachlich bitte. Wo liegt die Schwierigkeit? Die Provision? Warum sprechen Sie immer von Geld? Ihr Sohn, der Juniorchef Ihrer Firma, ist in einen Mord verwickelt. Ihr Chefchemiker begeht Selbstmord. Wie sollen wir das unserer Opposition erklären? Ihrer Opposition? Was denn für eine Opposition? Gibt es denn sowas überhaupt bei Ihnen? Es gibt viele wichtige Leute bei uns, die sagen, dass die Angebote der Comic-Con-Länder auf die Dauer günstiger sind für uns. Dass sie zuverlässiger sind. Aber lieber Doktor, mit Kommunisten, das, machen Sie sich nicht lächerlich. Machen Sie sich vor allen Dingen nicht unglücklich. Wir brauchen Klarheit, wir brauchen Sicherheit. Und wir können nicht mehr lange warten. Nehmen wir Abschied, schmerzlichen Abschied, von einem aufrechten Menschen, einem hervorragenden Kollegen, einem treusorgenden Familienvater. Seine bedingungslose Hingabe an das Wohl unserer Firma, seine einzigartigen Forschungsleistungen auf schwierigstem pharmazeutischen Terrain lassen sein plötzliches und unerwartetes Hinscheiden für uns alle zu einem unersetzlichen Verlust werden. Möge er, der uns allen ein leuchtendes Vorbild bleiben wird, ruhen in Frieden. Frau Kettler, mein allerherzlichstes Beileid. Danke. Mein herzliches Beileid. Danke. Kann ich dich einen Moment sprechen? Hier. Es ist dringend. Was willst du? Wegen Max. Schon wieder. Wo kann ich ihn erreichen? Gar nicht, das weißt du doch. Setz dich wenigstens, wenn du schon hier bist. Ja. Siachti unterschreibt nicht. Wenn Max nicht in 3 Tagen wieder seinen Platz als Junior eingenommen hat, unterschreibt er nicht. Heißt das, dass du diese läppische Geschichte immer noch nicht bereinigt hast mit dem Neger? Du baust ganz schön ab, mein Lieber. Für dich ist immer alles einfach. Schmieren, schmieren, schmieren, was anderes gibt's für dich nicht. Was anderes kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber so einfach ist es eben nicht. Da spielen ganz andere Faktoren hinein, die wir nicht beeinflussen können. Wenn die Opposition in seinem Land Schwierigkeiten macht, weil sie lieber mit dem Ostblock Verträge machen würde, weil für sie westliche Partner sowieso nur korrupt sind, da meinst du, da kann ich mit Schmieren was machen? Das ist eine großartige Idee. Der hat dich ganz schön eingeseift, mein Lieber. Ich bin gespannt, wie viel du am Ende drauflegen musst für deine Opposition. Elisabeth. Ach, glaub doch, was dir Spaß macht. Aber eins sag ich dir. Hättest du mir damals nicht verheimlicht, dass Max mit Weber in Urlaub will, dann wäre uns der ganze Schlamassel erspart geblieben. Aha, ich war's mal wieder. Auf jeden Fall wäre Kettler noch am Leben. Würdest du mir bitte verraten, wovon du sprichst? Ich soll's dir wirklich verraten. Du hast dir recht, ich hätte es dir längst verraten sollen. Es hätte dir gut getan. Kann ich dir sagen, vor allen Dingen deine Arroganz hätte es gut getan. Hast du nun etwas zu sagen oder nicht? Gut. Erinnerst du dich an die Erdbebenkatastrophe von Simovane 1956? Ja. Wir waren damals ziemlich am Boden. Das Cuxhavener-Projekt hatte sich gerade als Riesenfehlinvestition herausgestellt. In der Forschung hinkten wir mächtig hinter der Konkurrenz her. Damals bin ich gerade noch rechtzeitig über belgische Geschäftsfreunde an das deutsche Kontingent der internationalen Rettungsaktion für Simovane herangekommen. Und dann zeigte sich, dass wir von unserer Produktionskapazität her gar nicht in der Lage waren, den Auftrag in der gewünschten Form und fristgemäß zu erfüllen. Was sollte ich machen? Den Auftrag zurückgeben? Wir hätten zumachen können. Ich bin mit Dr. Kettler, der damals noch ganz frisch bei uns war, ins Lager gegangen. Wir haben die Bestände durchgemustert. Eine Nacht lang haben wir uns in den alten Hallen in der Süderstraße alle möglichen Auswege überlegt. Und am Ende war nur einer praktikabel. Wir haben kurzfristig Verpackungsmaterial bestellt und haben dann die veralteten Restbestände umgepackt und unter falscher Etikettierung rausgehen lassen. Was? Ja. Die Lieferung ist ohne Beanstandung bezahlt worden. Wir haben dann wochenlang ängstlich auf Reklamationen gewartet. Später haben wir dann erfahren, dass die Medikamente ihr Bestimmungsziel gar nicht erreicht hatten, weil die Offiziere von Simovane das Zeug gleich weiter verschoben haben. Nach 2 Monaten bekam ich Besuch. Ein Herr Torbeck wollte mich sprechen. Du kennst ihn also doch? Ja. Leider. Weiter. Torbeck war Mitglied der Organisation, an die die Offiziere unsere Medikamente verschoben hatten. Man hatte unseren Schwindel bemerkt und Torbeck drohte uns auffliegen zu lassen. Es sei denn, ich wäre bereit, mit seiner Organisation zusammenzuarbeiten. Aber was hättest du gemacht? Wie sieht diese Zusammenarbeit aus? Das Prinzip ist ganz einfach. Wenn wir anlässlich eines Katastrophenfalles irgendwo in der Welt einen Großauftrag bekommen und seit wir mit Torbeck zusammenarbeiten, bekommen wir ja regelmäßig den Zuschlag, dann gibt Torbeck bei mir eine Bestellung über bestimmte Medikamente auf. Wir liefern es so, wie er es bestellt hat, zeichnen es aber gemäß dem ursprünglichen Auftrag aus. Im jeweiligen Katastrophengebiet übernimmt Torbecks Organisation die Lieferung und verkauft sie weiter. Medikamentenschmuggel. Ja. Es ist wundervoll. Seit 1956 ist mein braver Eduard ein Krimineller. Verzeih, Eduard, verzeih, aber das ausgerechnet du. Es ist zu putzig. Was hätte ich denn machen sollen? Außerdem ging das ja auch alles reibungslos. Bis Weber vor 2 Jahren dahinter kam. Gott sei Dank hat er sich wenigstens insofern geirrt, als er Kettler für den Verantwortlichen hielt. Er hat ihn erpresst. Kettler hat bezahlt. 5.000 im Monat. Ohne mir ein Wort davon zu sagen. Ich nehme an, weil er Angst hatte, dass man ihm seine Unvorsichtigkeit übel nehmen könnte. Vor 2 Monaten wollte Weber plötzlich mehr. So viel mehr, dass Kettler nicht mehr zahlen konnte. Er kam zu mir. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Da habe ich Torbeck angerufen. Ich weiß, ich hätte das nicht tun sollen. Aber wie sollte ich wissen, dass die Weber gleich umbringen? Das darf alles gar nicht wahr sein. Das Schlimmste ist, dass Max vermutlich weiß, dass und warum Weber Kettler erpresst hat. Nein. Er hat mich angerufen. Er wisse, weshalb Weber ums Leben gekommen ist. Ich solle mich an Kettler halten. Um Gottes Willen. Max. Man muss mit ihm reden. Wie denn? Weißt du, wo er ist? Irgendwo in der Nähe von München. In einer Musikkommune. Das ist ja grotesk. Da hast du uns was eingebrockt. Konntest du mir das nicht früher sagen? Glaubst du, es war angenehmer, das immer allein mit mir herumzuschleppen? Wenn ich mir vorstelle, was jetzt alles von dem Jungen abhängt. Mein Gott, Max. Mit seinen Idealen, mit seinen Träumen. Ich darf gar nicht dran denken. Ist das vielleicht meine Schuld? Wer hat ihm denn diese Flöhe ins Ohr gesetzt? Arbeite ich mit Verbrechern zusammen oder du? Also... Deine Dividende hast du immer schön kassiert. Gott sei Dank, kann ich da nur sagen. Gott sei Dank. Elisabeth. Der Junge muss sofort nach Hause. Der richtet uns alle zugrunde, wenn wir nichts unternehmen. Ich kann es Ihnen aber bestellen. Dann hätten Sie es morgen früh. Danke. Aber morgen sind wir nicht mehr hier. Tschüss. Wiedersehen. Fräulein Schönecker? Ja? Guten Tag. Tag. Mein Name ist Torbeck, Gustav Torbeck. Was wollen Sie? Und erschrecken Sie mal nicht gleich. Ich tue Ihnen ja nichts. Ich schreie. Das lassen wir mal schön. Dazu gibt's gar keinen Grund. Wir fahren nur gemeinsam zu Ihrem Freund, damit der nicht auch so zusammenfährt, wenn er mich sieht. Da muss ja jemand furchtbare Dinge über mich erzählen. Kommen Sie. Lassen Sie mich los. Ich schreie. Ich will Sie nicht daran hindern. Außerdem ist Max gar nicht hier. Ach, und Sie sind ganz zufällig in dieser Gegend. Er ist gestern Abend weggefahren. Wohin, wenn ich fragen darf? Das hat er mir nicht gesagt. Das hat er auch selbst noch gar nicht gewusst. Natürlich nicht. Wissen Sie was? Wenn es wahr ist, was Sie sagen, dann haben Sie ja sicher nichts dagegen, wenn ich mich selbst davon überzeuge, oder? Ich fahre nicht mit Ihnen. Ist aber besser für Sie. Für Sie beide, ob er nun da ist oder nicht. Haben Sie verstanden, ne? Und jetzt Schluss mit den Zicken. Uhlenstein, guten Tag. Frau Schönecker, kann ich bitte Lisa sprechen? Wer spricht dort? Uhlenstein. Ich hätte gern Ihre Tochter gesprochen. Lisa? Da sind Sie aber ganz falsch. Lisa wohnt in Hamburg. Möchten Sie die Nummer haben? Sie sind noch gar nicht da. Was? Sie wollte heute zu Ihnen fahren. Lisa? Das kann ich mir nicht denken. Dann hätte sie mir doch Bescheid gesagt. Sie sagt mir immer Bescheid, bevor sie kommt. Kann ja mal sein, dass man nicht im Hause ist, nicht? Braucht ja bloß mal bei Debberts in Eddinghausen zu sein. Dann haben wir schon das Malheur. Ja, nicht? Danke. Und auf Wiederhören. Ich war von Anfang an dagegen. Die Frauen einfach zurücklassen, das gibt's doch gar nicht. Aber Sie mussten es ja besser wissen. Natürlich hält sich Torbeck jetzt an die Frauen. An wen wohl sonst? Sie sind vielleicht so ein Experte. Wir haben genug damit zu tun, auf uns selbst aufzupassen. Die Frauen, die können wir uns nicht auch noch aufhalten. Das wäre doch unverantwortlich. Je weiter die weg sind, desto sicherer sind sie. So sicher, dass sie immer noch nicht in Göttingen angekommen sind, was? Um 17.48 Uhr sollte der Zug da sein. Jetzt haben wir 19.26 Uhr. Aber für Sie natürlich bloß eine kleine Verspätung, was? Selbst wenn Torberg Sie abgepasst hat, was ich mir nicht vorstellen kann, aber selbst wenn. Was soll er denn mit Ihnen anfangen? Die beiden wissen ja nichts. Das wird er schon merken, früher oder später. Früher oder später? Früher oder später nimmt Torberg Ihre Frau so in die Mangel, dass ihr gar nichts anderes übrig bleibt, als ihm die Namen all ihrer Bekannten zu geben, an die sie sich eventuell wenden könnten. Und dann? Im Grunde ist es Blödsinn, überhaupt weiter in Richtung auf ihr Heimatkaff zu fahren. Katrin weiß nichts von Rudi Pleiser. Ich denke, er ist ein alter Freund. Ja, war er während der Schulzeit. Das ist immerhin bald 30 Jahre her. Sie haben ihn nie erwähnt? Ich habe ihn nie erwähnt. Und wenn ich ihn erwähnt hätte, dann höchst mit dem Vornamen. Ich find's falsch. Genau genommen ist es Schwachsinn. Wir fahren zu einem Typen, mit dem sie mal in der Schule befreundet war. Er weiß nicht, dass wir kommen. Wir wissen nicht, ob er uns einen Campingwagen überhaupt gibt. Wir wissen auch nicht mal, ob er da ist. Und sogar wenn alles gut geht, dann muss nur einer hinter die Freundschaft kommen und wir sitzen in der Falle. Schwachsinn ist das, Schwachsinn. Was wir mit einem Campingwagen sollen, ist mir sowieso nicht klar. Ist hier überhaupt eine Anhängerkupplung dran? Wir brauchen keine Anhängerkupplung. Der Campingwagen steht fest am Schalkenbirner Mar. Wir wollen damit nicht rumgondeln, sondern wir wollen uns darin ein paar Tage verstecken. Ach du Scheiße, jetzt begreife ich das erst. Sie wollen mit mir in so eine Campingsiedlung. Das hat gerade noch gefehlt. Wie lange soll ich denn das aushalten? Was ist denn nun los? Warum halten Sie? Hier dürfen Sie nicht halten. So geht das nicht. Was geht nicht? Sind Sie verrückt geworden? Sie können doch nicht einfach auf der Autobahn halten. So kann ich nicht weiterfahren. Was heißt denn das? Wenn Sie nicht mehr fahren können, dann fahren Sie gefälligst auf den Parkplatz und dann wechseln wir. Hier muss bloß ein Polizeiauto vorbei. Das ist mir doch scheißegal! Was? Ich fahre nur weiter, wenn Sie die Klappe halten, bis wir da sind. Sagen Sie mal, wie reden Sie eigentlich mit mir? Herr von Uhlenstein, ich habe vollstes Verständnis dafür, dass Sie Muffensausen haben. Geht mir ganz genauso. Ich habe auch Verständnis dafür, wenn Sie sich mal an mir abreagieren, aber nicht andauernd. Das geht nicht. Steigen Sie ein. Ich brauche im Moment einen klaren Kopf und bei dieser ewigen Nerverei, ich schaff das nicht. Steigen Sie ein. Ich kann da jetzt nicht mehr rein. Bitte, es ist dringend. Es hat aber schon angefangen. Nun nehmen Sie sich mal nicht so wichtig. Sie hören ja, es ist dringend. Ich habe hinterher den Ärger. Kommt nicht in Frage. Warten Sie bis zur Pause, wie alle anderen Leute bis auch. Bis zur Pause ist es zu spät, Herrgott, noch mal. Psst. Ich habe meine Bestimmungen. Und gerade noch Herrn Pleiser, wo der erst Vorsitzender vom Opernkreis geworden ist. Also wenn Sie jetzt nicht ein bisschen zumachen, dann sind Sie Ihre Stelle los. Das verspreche ich Ihnen. Wenn ich reingehe, bin ich meine Stelle auch los. Ach was? Wenn Sie 20 Mark verdienen und sonst gar nichts. Kommen Sie, nehmen Sie schon und gehen Sie endlich. Wenn das aber nicht stimmt. Tag, Rudi. Gesel hier? Ja. Ja, was machst du denn hier? Ist was passiert? Entschuldige, aber uns blieb nichts anderes übrig. Darf ich vorstellen? Rudi Pleiser, Maximilian von Uhlenstein. Guten Abend. Angenehm. Ja, und was weiter? Konntest du denn nicht anrufen? Hab ich. Hat den ganzen Nachmittag niemand abgenommen. Ach so, ja. Ich war mit dem Ensemble im Rathaus. Ein kleiner Empfang. Ich bin jetzt erster Vorsitzender vom Opernkreis. Gratuliere. Danke. Rudi. Wir brauchen für ein paar Tage deinen Campingwagen. Was? Und deshalb holst du mich aus der Vorstellung? Ihr seid ja nicht ganz sauber. Mach doch jetzt kein Trara. Ich mache Trara? Also ich soll Trara machen, du machst Trara. Und nimm mich mitten aus der Vorstellung wie in einem Campingwagen. Nee, daraus wird nichts, mein Lieber. Daraus wird ganz bestimmt nichts. Selbstverständlich zahlen wir eine angemessene Entschädigung. Bitte. Geschenkt wollen wir nichts. Ich will von dir kein Geld. Wir sind 200 Mark, reicht das? Ja, aber Anfang nächster Woche müsste wieder raus sein. Da will ich nämlich selber rauf. Und wo bekomme ich den Schlüssel? Sie machen mir Spaß. Mitten in der Nacht. Später ging's wohl nicht. Pleiser, wo hab ich denn den Schlüssel? Platz 14. Hier, da haben wir den Schlüssel. Platz 14. Wissen Sie, wo das ist? Nein. Ich zeige es Ihnen auf der Karte. Auch das noch, mitten in der Nacht. Naja, da. Sehen Sie die Hauptstraße runter? Gelbes Planquadrat, P14 rechts. Der blaue mit der weißen Sichtblende. Danke. Strom am Wagen, Wasser auf der Hauptstraße, Toilette hier neben der Baracke. Abfall in die blauen Tüten, bitte nichts daneben kippen. Eintragen können Sie sich morgen. Sie sind zu viert? Zu zweit. Zu zweit? Naja, von mir aus. Könnten wir vielleicht noch was zu trinken bekommen? Das ist alles schon weggeschlossen. Aber da stehen doch noch Flaschen. Das ist nur Whisky. Dann geben Sie mir bitte eine Flasche Whisky. Bourbon? Schottischen? Deutschen? Bourbon. Ja, Sie müssen ihn ja trinken. Was macht er? 29,80. Stimmt so. Kann man bei Ihnen telefonieren? Telefonzelle. Haben Sie vielleicht ein paar Markstücke? Ist denn sonst noch ein Wunsch? Die Schuhe würden Sie zum Putzen am liebsten vor die Tür stellen, ne? Schönecker? Nochmal, Uhlenstein. Entschuldigen Sie, Frau Schönecker, wenn ich Sie schon wieder störe. Ach, Sie sind's. Sie möchten Lisa haben, nicht? Momentchen. Ja? Wo wart ihr denn? Ich rufe jetzt zum vierten Mal an. Um 6 wolltet ihr in Göttingen sein. Also nur Moser du auch noch rum. Was können wir denn dafür, wenn uns euer Herr Thorbeck nicht von der Pelle geht? Thorbeck? War der bei euch? Ja. Kannst du ja denken, wie wir mit den Nerven runter sind. Auf einmal stand er vor dem Krämerladen. Ich hatte gerade ein paar Sachen für die Fahrt eingekauft. Am liebsten hätte ich losgeschrien. Das hätte ja auch nichts genützt. Was wollte er denn? Na was wohl? Er wollte zu euch. Ich habe ihm gesagt, dass ihr nicht da seid und dass ich keine Ahnung habe, wo ihr hingefahren seid. Das stimmte ja auch. Das hat er mir aber nicht abgenommen. Gott sei Dank waren Pia und Nelly zu Hause. Und noch 2 andere Typen. Da konnte er nicht viel machen. Er hat bloß gründlich das Haus nach euch abgesucht und dann ist er wieder abgehauen. Es abgehauen? Ohne was? Ja. Du, ich sag dir, wir waren vielleicht fertig hinterher. Katrin hatte richtig das Zittern. Wenn Pia und Nelly uns nicht zum Bahnhof gebracht hätten, ich glaube, wir wären gar nicht aus dem Haus gegangen. Was ist denn das für ein Gefühl? Ah, prima. Prima Gefühl. Oh, Glück gehabt. Wieso? Sie haben doch gleich gewusst, dass den Frauen nichts passieren kann. Habe ich gesagt. Was sagt man nicht alles? Das Torbeck sie natürlich beschatten. Ja, das macht nichts. Noch einen Schluck? Oh, klar. Die Flasche ist gleich leer. Ich hätte direkt Lust, den Pächter noch mal wach zu machen. Da muss man noch feiern. Also ich schlucke ja ganz schön was weg. Das geht so. Soll ich ihm mal was sagen? Erstmal Prost. Prost. Stimmt auch wieder. Prost. Ich wollte was sagen. Ich? Sie haben eben gesagt, soll ich ihm mal was sagen? Vergessen. Das wird nicht so wichtig gewesen sein. Ja, auch möglich, dass für den die Sache schon gelaufen ist. Für wen? Thorbeck. Weber ist tot. Kettler ist auch tot. Feierabend. Und ich? Kein Problem. Sind ja Erbe. Kann sich doch ins eigene Fleisch schneiden. Wir warten seelenruhig, bis sie wieder an Bord sind und dann wird die Show so in der Gentleman geregelt. Verstehe ich auch, warum Thorbeck die Frauen einfach laufen lässt. Wissen Sie, was Sie da eben gesagt haben? Was Besonderes? Dass mein Vater an der Schweinerei beteiligt ist. Was soll ich gesagt haben? Wieso kann Thorbeck auf die Idee kommen, dass mit mir was unter Gentlemen zu regeln ist? Ne? Höchstens, wenn er mit meinem Vater schon was in der Art geregelt hat, oder? Ja? Sonst würde er nämlich auf die Idee kommen, dass ich mit meinem Vater den Fall bequatsche und dass wir dann zusammen auf die Polizei gehen und die ganze Schweinerei auffliegen lassen. Logisch. Wollte ich aber nicht gesagt haben. Falsche Theorie. Kennen Sie ja von mir. Ich weiß nicht, ob das so falsch ist. Ich gebe Ihnen mal einen Rat. Entschuldigung, dass ich das überhaupt wage. Also, schlafende Hunde lässt man am besten schlafen. Kein Mensch. Kein Mensch kann in so einer Firma jahrelang Medikamente verschieben, ohne dass das auffällt. Da muss man Bilanzen frisieren. Sonst geht das doch gar nicht. Und ohne meinen Vater können Sie keine Bilanzen frisieren. Wie soll das funktionieren? Kenne ich mich nicht so genau aus. Und dann wäre auch am Telefon nicht so komisch gewesen. Sie haben ihn angerufen? Hm. Was haben Sie gesagt? Was Dass ich gesagt habe, dass ich die Unterlagen habe und was drin steht, so in etwa. Und von der Schieberei und von der Erpressung. Und das Kettler, was damit zu tun hat. Was sagt der Vater? Nichts, das ist ja das Komische, kein Wort. Es ist überhaupt nicht drauf eingegangen. Soll ich ihm mal was sagen? Er hat Kettler zur Rede gestellt und bums, macht er seinen Selbstmord. Glaube ich nicht. Aber das kriege ich raus. Wieso eigentlich? Mein Vater ein Schieber. Das wäre so wahnsinnig. Sollen dabei rauskommen? Sie versuchen andauernd, mich davon abzuhalten. Ich? Ja. Ich bin so blöd dazu. Ach. Also, Ihre Mutter war bei mir. Ihr Vater war bei mir. Torbeck war bei mir. Dann sind zwei Leute tot, ist auch gut. Ich sitze hier mit Ihnen und weiß nicht, wo es lang geht. Mit den Frauen gerade noch mal alles gut gegangen. Und Sie haben nur ein Problem. Der Vater ist schuld. Verstehe ich nicht. Was verstehen Sie nicht? Erstmal kein besonderes Verhältnis zu seinem Vater. Das ist schön, das hatte ich ja auch nicht. Wenn du wirklich in so einer Affäre drin sitzt, ist doch schlimm genug. Ist doch Ihr Vater. Ihre Familie, Ihre Firma. Was soll sie jedenfalls mal werden? Ach, ist doch alles bestens. Er hat sie für Sie aufgebaut, damit Sie mal was Anständiges erben. Oder ist das wegen Pharma und so? Wegen was? Naja, ich dachte, man liest ja allein über die Pharmaindustrie. Ich dachte, dass Sie vielleicht deswegen sauer sind auf Ihren Vater. Deswegen nicht. Wissen Sie, was ein Schock ist? Ja? Ein Schock. Ich dachte auch mal, als ich was erbe, als ich noch klein war. Ich dachte immer, ich erb mal den Wagen von meinem Vater. Der fuhr vom Krieg immer so eine schöne schwarze Limousine. Da habe ich auch natürlich immer ein bisschen mit angegeben bei meinen Freunden. Dass mir mal einer vor allen anderen sagte, gehört ja gar nicht deinem Vater der Wagen, hört ja im Landratsamt. Ist ja bloß Fahrer, dein Vater. Ja. Ich hab's erst gar nicht geglaubt. Ich hab bloß wild auf den Jungen draufgehauen. Das war ein Schock. Der sitzt mir heute noch in den Knochen. Ich weiß, ich bin der Junge. Ich meine, ich würde ihn gerne... Ich heiße Max. Die Pulle ist leer. So. Ach so, es ist immer, da habe ich mal einen guten Einfall, es ist zu spät. Geht auch mit einer Zigarette. Eine durchbrechen, hier auch die Hälfte. So, das ist aus dem Schützengramm, was? Ja, so alt bin ich auch wieder nicht. Ja. Ja. Hm. Also, ich heiße Max. Heiße Gisela. Gisela. Max. Jetzt geh mal und hol den Pächter aus dem Bett. Worauf du dich verlassen kannst. Du. Guten Tag, Mutti. Mutti, ich hab gedacht... Max, wie bitte? Besser, ich Moment, ich verstehe dich sehr schlecht. Ich drehe die Musik etwas leiser. So, da bin ich wieder. Wie geht's dir denn, Junge? Habt ihr euch nun endlich zusammengerauft? Ja, das auch. Nun erzähl doch mal. Man hört ja selten genug etwas von dir. Du, ich hab nicht so viel Markstücke. Ich wollte dir nur sagen, dass ich zur Polizei gehen muss. Zur Polizei? Ja, das hat sich alles so zusammengezogen in den letzten Tagen. Es ist so verworren, ich finde da nicht mehr durch. Auf der anderen Seite ist es auch viel klarer. Also nur mal eins nach dem anderen. Was willst du bei der Polizei? Du hast doch Schmidt. Ich meine, wozu bezahle ich das teure Geld für einen Privatdetektiv, wenn du dann zur Polizei gehst? Was du ja wohl auch ohne Schmidt zustande gebracht hättest, oder? Ja. Dann erklär's mir bitte. Ich erklär's dir ja. Hat dir Vater eigentlich gesagt, was mir Robert noch kurz vor seinem Tod hinterlassen hat? Nein. Was denn? Ich habe Vater damals gleich angerufen, damit er die Gelegenheit hat, von sich aus alles wieder in Ordnung zu bringen. Hat er aber nicht getan. Ja, wovon redest du? Robert hat Aufzeichnungen gemacht, aus denen hervorgeht, dass unsere Firma an weltweiten Medikamentenschiebungen beteiligt ist. Wie bitte? Ja, nun wird's aber langsam komisch. Robert hat mit diesen Aufzeichnungen Dr. Kettler erpresst. Deswegen ist er umgebracht worden. Ich habe jetzt die Aufzeichnungen. Ich habe sie gelesen. Du kannst dir vorstellen, was sie mit mir machen, wenn sie mich finden. Mutti, ich muss zur Polizei, wenn ich das nicht mache. Verstehst du? Wenn die Polizei die Aufzeichnung hat, ist alles raus, alles öffentlich. Es gibt kein Geheimnis mehr, weswegen sie mich umbringen könnten. Das verstehst du doch. Max, Max. Ja. Da hast du dir ja eine schöne Räuberpistole ausgedacht. Das ist keine, was sagt denn Schmidt dazu? Das ist keine Räuberpistole. Vorgestern Abend, als wir von Kettlers angeblichem Selbstmord gehört haben, haben wir sofort die Sachen gepackt und sind in ein Münchner Hotel gegangen. Ohne Lisa und ohne Katrin, weil Gisle... Weil Herr Schmidt dachte, es wäre besser so. Und weißt du, was passiert ist? Gestern Morgen ist Lisa von Torbeck in Rotting festgehalten worden. Gestern Morgen. Stell dir vor, wir wären noch da gewesen. Torbeck? Ja, Torbeck. Herr Schmidt hat dir doch von ihm erzählt. Ja, ja, ich erinnere mich. Aber wie kommt dieser Torbeck nach Rotting? Das möchten wir auch gern wissen. Herr Schmidt sagt, er hätte dir als einziger von meinem Flug nach München erzählt. Ja, was heißt das? Willst du damit andeuten? Nein. Ich weiß selbst nicht, was ich damit andeute. Ist ja auch egal. Ich weiß jedenfalls, wenn ich die Papiere zur Polizei bringe, dann bin ich erst mal draußen und darum geht's mir im Moment. Ich glaube, ich verstehe dich sehr gut, Max. Wenn ich dich trotzdem um etwas bitte, dann weiß ich eigentlich gar nicht, ob ich überhaupt ein Recht dazu habe. Ich habe dir erzählt, welche Schwierigkeiten dein Vater damit hat, einen für die nächsten Jahre unserer Firma äußerst wichtigen Exportauftrag unter Dach zu bringen. Ja, Grund für diese Schwierigkeiten, das weißt du ja auch, bist in gewisser Weise du. Denn unser Verhandlungspartner, Dr. Sierhachti, sieht in deinem Verschwinden offenbar einen Liquiditätsfleck auf unserer Firma. Ja. Ja, niemand wirft dir selbstverständlich etwas vor. Kurz und gut. Dein Vater gibt sich zwar die allergrößte Mühe, aber wenn jetzt auch noch polizeiliche Untersuchungen bei uns beginnen, ganz gleich mit welchem Ergebnis, dann sind alle Mühen deines Vaters umsonst. Ich verlange nur noch, dass ich auf Vater Rücksicht nehme. Weißt du, was ich mir durchaus vorstellen könnte? Dass Vater an alledem gar nicht so unbeteiligt ist. Aber Junge, ich bitte dich... Willst du mir vielleicht mal erklären, wie in unserer Firma jahrelang Medikamente falsch etikettiert und verschoben werden können, ohne dass Vater auch nur etwas davon ahnt? Aber Junge, das ist ja lächerlich, dein Vater... Also wenn das in deinen Aufzeichnungen steht, dann zweifle ich aber entschieden an deren Wahrheitsgehalt. Damit lachen sie dich bei der Polizei höchstens aus. Wenn du auch daran beteiligt bist, oder wenn du davon weißt, ich fände das sehr schlimm, wenn du... Ich fände das sehr schlimm, auf diese Weise von dir belogen zu werden. Sie hörten Familienbande, Kriminalhörspiel in 4 Teilen von Bernd Lau und Walter Adler. 3. Teil. Es sprachen Maximilian von Uhlenstein, Christian Brückner, Giselher Schmidt, Günther Lamprecht, Elisabeth von Uhlenstein, Ludgard Imm, Eduard von Uhlenstein, Dieter Borsche, Lisa Schönecker, Antje Hagen, Katrin Schmidt, Britta Sommer. In weiteren Rollen hörten sie Joachim Wichmann, Amelie Jansen, Hans-Peter Hallwachs, Charles Wirz, Angelika Thomas, Andrea Witt, Gisela Claudius, Josef Meinerzagen, Karl-Rudolf Lieke und viele andere. Ton und Technik Heinz Klein, Anna Efferts. Regie Bernd Lau und Walter Adler.